3. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Joachim Ringelnatz, Die Weihnachtsfeier des Seemanns Kutteldatteldu. Die Springbohnen hatte festgemacht am Petersenkai. Kutteldatteldu jummte an Land. Durch den Freihafen und die stille heilige Nacht und an dem Zollwächter vorbei. Er schwenkte einen Bananensack in der Hand. Damit wollte er dem Zollmann den Schädel spalten, wenn er es wagte, ihn anzuhalten. Da flohen die zwei voreinander mit drohenden Reden. Aber auf einmal trafen sich wieder beide im König von Schweden. Dadeldus Braut liebte die Männer vom Meere, denn sie stammte aus Bayern. Und jetzt war sie bei einer Abortfrau in der Lehre, und bei ihr wollte Kutteldadeldu Weihnachten feiern. Im König von Schweden war Kuttel bekannt als Krakehler. Deswegen begrüßte der Wirt ihn freundlich. »Hallo, all Sailor!« Dadeldu liebte solche freie, herzhafte Reden. Deswegen beschenkte er gleich den König von Schweden. Er schenkte ihm Feigen und 6 Stück Kolibri und sagte, »Da nimm, du Affe!« Dadeldu sagte nie »Sie«. Er hatte auch Wanzen und eine Masse chinesischer Tassen für seine Braut mitgebracht. Aber nun sangen die Gäste »Stille Nacht«, »Heilige Nacht«, und da schenkte er jedem Gast eine Tasse und behielt für die Braut nur noch 3. Aber als er sich später mal drauf setzte, gingen auch diese versehentlich noch in 2, ohne dass sich Dadeldu selber verletzte. Und ein Mädchen nannte ihn Trunkenbold und schrie, er habe sie an die Beine geneckt. Aber Dadeldu zahlte alles in englischen Pfund in Gold. Und das Mädchen steckte ihm Christbaumkonfekt still in die Taschen und lächelte hold und goss noch Geneva zu dem Gilka mit Rum in den Sekt. Dadeldu dachte an die wartende Braut. Aber es hatte nicht sein gesollt, denn nun sangen sie wieder so schön und so laut. Und Dadeldu hatte die Wanzen noch nicht verzollt. Deshalb zahlte er alles in englischen Pfund in Gold. Und das war alles wie Traum. Plötzlich brannte der Weihnachtsbaum, plötzlich brannte das Sofa und die Tapete, kam eine Marmorplatte geschwirrt, rannte der große Spiegel gegen den kleinen Wirt. Und die See ging hoch und der Wind wehte. Dadeldu wankte mit einer blutigen Nase, nicht mit seiner eigenen, hinaus auf die Straße und eine höhnische Stimme hinter ihm schrie, »Sieh, Daddel, sieh!« Und links und rechts schwirrten die Kolibri. Die Weihnachtskerzen im Pavillon an der Mattentwiete erloschen. Die alte Abortfrau begab sich zur Ruhe. Draußen stand Dadeldu und suchte für alle Fälle nach einem Groschen. Da trat aus der Tür seine Braut und weinte laut. Warum er so spät aus Honolulu käme, ob er sich gar nicht mehr schäme, und klappte die Tür wieder zu. An der Tür stand »Für Damen«. Es dämmerte langsam. Die ersten Kunden kamen und stolperten über den schlafenden Dadeldu. Ende von »Die Weihnachtsfeier des Seemanns Kutteldadeldu«, gelesen von Jessie.